denn wir sind noch da und setzen einen drauf. Gestern waren wir nur 1000, doch heute sind wir viele, viele mehr. Europas Jugend ist nicht wieder einig und wächst heran zu einem großen Meer. Ja, es geht weiter, immer weiter, immer weiter, geradeaus. Ja, es geht weiter, immer weiter, nichts hält diese Macht noch auf. Ja, es geht weiter, immer weiter, die Freude im Motto immer geradeaus. Ja, es geht weiter, immer weiter, das Schicksal Europas nimmt jetzt seinen Lauf. Wir haben bemerkt, die können nichts ändern, denn viel zu groß ist diese Macht. Europas Jugend ist sich wieder einig und zieht gemeinsam in die große Schlacht. Diese Schlacht wird die letzte sein, denn jeder Patriot kämpft bis zum Tod. Europa steigt auf wie der Phönix aus der Asche und befreit sich aus seiner großen Not. Ja, es geht weiter, immer weiter, immer weiter, geradeaus. Ja, es geht weiter, immer weiter, nichts hält diese Macht noch auf. Ja, es geht weiter, immer weiter, die Freude im Motto immer geradeaus. Ja, es geht weiter, immer weiter, das Schicksal Europas nimmt jetzt seinen Lauf. Lauf!